U1 ist 1. FSK 93, eine Sendung über Dialektik. Die erste Sendung vor rund einem Monat hatte den Anfang zum Thema. Nun richtet diese Diskussionsreihe sich nicht ausschließlich an ein akademisches Fachpublikum, bei dem philosophische Begriffe bereits als bekannt vorausgesetzt werden können, so dass wir diese Begriffe erst einmal verwenden müssen, um deren genauere Bedeutung anschließend nach und nach zu reflektieren und deutlich zu machen. Wir haben eines der schwersten Texte der Philosophiegeschichte, die Hegelsche Logik, behandelt, um den Hörer sofort mit der eigentümlichen Sprache dialektischen Denkens vertraut zu machen. Diese dürfte heute selbst einem Fachpublikum nicht immer noch vertraut sein. Etwas schnell, vielleicht von der Sache her zu schnell, sind wir schon vom Anfang fortgeschritten. Denn der Anfang hat den Mangel, eben nur Anfang zu sein, der sich dadurch auszeichnet, dass von ihm fortgeschritten, fortgegangen werden muss. Da platzt schon mal der Knopf an der Hose der Geduld. Man möchte ja wissen, worauf es hinausläuft. Man möchte etwas darüber erfahren, was das Ganze ist. Nun ist ein Ganzes nicht wieder aus der Pistole geschossen da, sondern es muss entwickelt werden. Das gilt auch für das Denken der Logik Hegels, dass Hegel zufolge das Denken und den Umfang seiner Bestimmungen zum Gegenstande hat. Hegel schreibt: Die Logik betrachtet das Gebiet des Gedankens überhaupt. Das Denken ist seine eigene Sphäre. Es ist ein Ganzes für sich. Der Inhalt der Logik sind die eigentümlichen Bestimmungen des Denkens selbst, die gar keinen anderen Grund als das Denken haben. Mit der Voraussetzung, dass der Inhalt der Logik keinen anderen Grund hat als das Denken selbst, ist das Denken bereits als in sich vollständig, als ein Ganzes für sich gedacht. Hegel schreibt: Das Denken hat also einen Inhalt, und zwar sich selbst auf autonomische Weise. Durch das Studium der Logik lernt man auch richtiger Denken. Denn indem wir das Denken des Denkens denken, verschafft sich der Geist damit seine Kraft. Aber was versteht Hegel unter Denken? Wir haben deutlich gemacht, dass an dieser Stelle nicht das Vorstellen von konkreten Inhalten gemeint ist. Wenn das Denken für sich der Inhalt ist, was ja bedeutet, dass es sich bei der Logik um Denken des Denkens sich handelt, haben wir es nicht mit der äußeren Welt zu tun, deren Inhalte uns gegeben sind. Genau genommen, wir haben es nicht unmittelbar mit ihnen zu tun, was Hegel deutlich macht, wenn er begrifflich exponiert, was er unter Denken versteht. Hegel schreibt: Das Denken ist überhaupt das Auffassen und Zusammenfassen des Mannigfaltigen in der Einheit. Das Mannigfaltige als solches gehört der Äußerlichkeit überhaupt, dem Gefühl und der sinnlichen Anschauung an. Die Äußerlichkeit kommt, so Hegel jedenfalls, erst ins Spiel, wenn wir uns auf die Natur und die gesellschaftliche Welt beziehen. Aber da hört das Denken nicht auf. Er schreibt: Das Denken besteht darin, alles Mannigfaltige in die Einheit zu bringen. Indem der Geist über die Dinge denkt, bringt er sie auf die einfache Form, auf die einfachen Formen, welche die reinen Bestimmungen des Geistes sind. Das Mannigfaltige ist dem Denken zunächst äußerlich. Insofern wir das sinnlich Mannigfaltige auffassen, denken wir noch nicht, sondern erst das Beziehen desselben ist das Denken. Das unmittelbare Auffassen des Mannigfaltigen heißen wir fühlen oder empfinden. Wenn ich fühle, weiß ich bloß von etwas. In der Anschauung aber schaue ich etwas als ein mir Äußerliches im Raum und in der Zeit an. Das Gefühl wird zur Anschauung, wenn es räumlich und zeitlich bestimmt wird. Das Beziehen des Mannigfaltigen auf Einheit, das auch in jedem Vorstellen, Fühlen und Empfinden präsent ist, ist also das, was Hegel Denken nennt. Anders übrigens als der nationalsozialistische Philosoph Heidegger, der unter Denken was anderes versteht, denkt nach Hegel auch die Wissenschaft im heutigen Sinne. Er schreibt, das Denken ist Abstraktion, insofern die Intelligenz von konkreten Anschauungen ausgeht, eine von den mannigfaltigen Bestimmungen weglässt und eine andere hervorhebt und ihr die einfache Form des Denkens gibt. Die Form des Denkens als Einheit von Einheit und Mannigfaltigkeit ist also das, worauf es Hegel ankommt. Es ist ein Ganzes des Denkens. Nun haben wir in der ersten Sendung davon gesprochen, dass nicht nur einige Bestimmungen fortgelassen werden bei Hegel, sondern alle. Wir haben dann ja den reinen Gedanken, das reine Denken, reine sich selbst Gleichheit ohne Negativität. Was dann aber übrig bleibt, das reine Sein als das unbestimmte Unmittelbare, was ist das dann? Hegel erläutert, wenn ich alle Bestimmungen von einem Gegenstand weglasse, so bleibt nichts übrig. Wenn ich dagegen eine Bestimmung weglasse und eine andere heraushebe, so ist dies abstrakt. Das Ich zum Beispiel ist eine abstrakte Bestimmung. Ich weiß nur von Ich, insofern ich mich von allen Bestimmungen absondere. Dies ist aber ein negatives Mittel. Ich negiere die Bestimmungen von mir und lasse mich nur als solchen. Das Abstrahieren ist die negative Seite des Denkens. Wenn ich alle Bestimmungen weglasse, was ist das denn für eine Beziehung von Einheit und Mannigfaltigkeit? Wenn Denken das Beziehen ist, kann nur noch das Beziehen auf sich selbst bezogen sein. Eine Beziehung, in der die Beziehung selbst Beziehungsglied ist, das auf sich bezogen ist. Das heißt, ich vollziehe eine Bewegung von nichts zu nichts. Und Hegel hat in der Wesenslogik tatsächlich diese Bewegung von nichts zu nichts als Reflexion bezeichnet, nämlich als setzende Reflexion. Deren Aufhebung nennt er äußere Reflexion, eine Reflexion, die ein Sein voraussetzt. Die Einheit von beiden Reflexionsarten nennt er die bestimmende Reflexion. Und Hegel kommt aus der Perspektive der Reflexion auf den seinslogischen Begriff des Daseins zurück. Ich zitiere jetzt aus der Wesenslogik. Das Gesetzte ist daher ein anderes, aber so, dass die Gleichheit der Reflexion mit sich schlechthin erhalten ist. Denn das Gesetzte ist nur als Aufgehobenes, als Beziehung auf die Rückkehr in sich selbst. In der Sphäre des Seins war das Dasein das Sein, das die Negation an ihm hatte. Und das Sein der unmittelbare Boden und Element dieser Negation, die daher selbst die unmittelbare war. Dem Dasein entspricht in der Sphäre des Wesens das Gesetztsein. Es ist gleichfalls ein Dasein, aber sein Boden ist das Sein als Wesen oder als reine Negativität. Es ist eine Bestimmtheit oder Negation, nicht als seiend, sondern unmittelbar als aufgehoben. Das Dasein ist nur Gesetztsein. Dies ist der Satz des Wesens vom Dasein. Wenn Hegel, wie wir in der vorherigen Sendung gezeigt haben, mit dem Sein als einfacher, inhaltsloser Unmittelbarkeit beginnt, so befindet sich das nicht thematisierte Denken im Modus der äußerlichen Reflexion. Der Fortgang von Gedanke zu Gedanke ist ein bloßes Übergehen. Reflexion ist noch nicht thematisch, sondern operativ zu verstehen. Also das, was wir tun, aber nicht als Gegenstand unseres Tuns bereits haben. Bei der Bemühung, das Unmittelbare, das reine Sein festzuhalten, vergeht der Gedanke. Er geht über in reines Nichts, wie das Nichts in Sein übergeht. Der nach Hegel undialektische Verstand, kann das Übergehen von Nichts in Sein und Sein in Nichts, Entstehen und Vergehen, nicht denken und muss die Vereinigung von Sein und Nichts zum Werden leugnen. Aus der Philosophiegeschichte kennen wir folgende Sätze. Ex nihil nihil fit. Auf Deutsch, aus Nichts wird Nichts. Sein ist, nicht sein ist nicht. Diese Aussagen sind seit den Vorsokratikern bekannt. Veränderung und Werden sind begrifflich noch nicht geschieden bei den Iliaden. Dazu müsste Identität und Übergang in das Gegenteil zusammen gedacht werden können. Der Übergang eines Waldes in einen Acker, beides ist nach Hegel durch eine qualitative Grenze geschieden, ist nur zu denken, wenn beim Umschlag in das andere etwas Unbestimmtes sich gleich bleibt. Hegel schreibt, die Qualität ist die unmittelbare Bestimmtheit, deren Veränderung das Übergehen in ein Entgegengesetztes ist. Die alten Griechen, Parmenides unter anderem, sprechen von Sein, aber in einer Bedeutung, in der Sein oder Nichts nicht zusammengedacht werden können, was mit dem unheilbar gesunden Menschenverstand nicht möglich ist. Hegel schreibt, der gesunde Menschenverstand, wie die einseitige Abstraktion sich oft selbst nennt, leugnet die Vereinigung von Sein und Nichts. Entweder ist das Sein oder es ist nicht. Es gibt kein Drittes. Was ist, fängt nicht an. Was nicht ist, auch nicht. Er behauptet daher die Unmöglichkeit des Anfangs. Hegel beginnt mit dem leeren Gedanken, weil ein bestimmter Gedanke die Bestimmung zu dem, was er ist, bereits voraussetzt. Nun lässt ein leerer Gedanke von seinem Gegenteil sich nicht abgrenzen. Die Grenze zwischen zwei leeren Gedanken, Sein und Nichts, die einfache Gleichheit mit sich, ohne Verschiedenheit oder Unterschied, grenzt gar nichts ab oder löst sich uno acto auf. Hegel schreibt, das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Sein in Nichts und das Nichts in Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber ebenso sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar sind und unmittelbar jedes in sein Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens. Also die Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in den anderen, das Werden. Eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat. Einen bestimmten Gedanken haben wir also nach Hegel, wenn das Denken als unbestimmtes Denken sich von sich selbst distanziert, sich von sich unterscheidet. Die Einheit des Unterschiedenen wird aufgehoben. Das Wort aufheben hat nach Hegel eine Mehrdeutigkeit, deren Bedeutung im Begriff zusammenkommen. Einerseits aufbewahren, erhalten und zugleich aufhören lassen, ein Ende machen. Das Verschwinden von Sein und Nichts in ihrem Gegenteil, Nichts und Sein, ist das Verschwinden des Werdens, sei es des Vergehens, sei es des Entstehens. Das heißt, Verschwinden des Verschwindens selbst. Hegel schreibt, das Werden ist eine haltungslose Unruhe, die ein ruhiges Resultat zusammensinkt. Das Resultat ist also nicht nichts. Rückfall in die aufgehobenen Bestimmungen, Sein oder Nichts. Und weiter heißt es, die ruhige Einfachheit aber ist Sein. Jedoch nicht mehr für sich, sondern als Bestimmung des Ganzen. Das Werden, so als Übergehen in die Einheit des Seins und Nichts, welche als Seiend ist, oder die Gestalt der einseitigen unmittelbaren Einheit dieser Momente hat, ist das Dasein. Hegel selbst verweist auf die Mechanik des Hebels und seiner Drehmomente. Gewicht und Länge des Hebels können bei Erhaltung des Ganzen etwa die Waagerechte einer Wippe, einander ersetzen. Bei sonstiger Verschiedenheit bleibt die Wirkung dieselbe. Das Dasein ist nach Hegel gewordenes, bestimmtes Sein, ein Sein, das zugleich Beziehung auf sein Nichtsein, Beziehung auf anderes hat. Somit ist es in sich geteilt, es ist an sich, was dem reinen Sein entspricht, als unbestimmtes, unmittelbares, unmittelbares, und es ist Beziehung auf anderes. Dieser ausdrücklichen Einheit gibt Hegel den Namen Realität. Dieses Etwas, das da ist, das Beziehung auf anderes hat. Es hat anders ausgedrückt eine Grenze oder Schranke, oder ist es nach Hegel endlich? Seine Bestimmung ist das, was es an sich sein soll. Die Doppeldeutigkeit von Bestimmung ist bei Hegel gewollt. Im Lateinischen würde man sagen Determinatio und Destinatio. Also Bestimmung im Sinne der Determination und Destination, also eine Zielbestimmung. Die Grenze ist stets, so Hegel, das Gemeinsame von etwas und anderem. Wie etwas für ein anderes ist, wie es mit anderem zusammenhängt, das ist seine Beschaffenheit. Qualität leitet sich von qualis, also lateinisch, aus dem Lateinischen übersetzt, also wie beschaffen, ab. Die Beschaffenheit ist also die unmittelbare Bestimmtheit, wie sie im Zusammenhang mit anderen steht. An sich, bei Hegel, wird anders gedacht als bei Kant, der ja für das Problem des Ding an sich bekannt geworden ist. Also es ist anders gedacht als bei Kant, wo es ein Nicht-Bestimmbares bezeichnet, das unter den Bedingungen der transzendentalen Subjektivität, also als Erscheinung, erkennbar ist. Die Dinge an sich betrachtet sind ein Sein gleich X, das der Erscheinung als Realgrund zugrunde liegt. Das Subjekt ist nicht Schöpfer der Erscheinung, bringt die Erscheinung nicht hervor, ohne Bezug auf etwas, was nicht erscheint. Dieses ist an sich selbst unbestimmbar, es ist nichts prädizierbar. Dennoch scheint das Ding an sich selbst betrachtet bei Kant keine Rolle im Erkenntnisprozess zu spielen, sodass Fichte und Hegel vor allem sie zu einem Nichtigen erklärten. In Hegels Logik wird es zum Unbestimmten. Die Beschaffenheit ist das, was an einem Etwas der Veränderung unterworfen ist. Hiermit ist bei Hegel auch die Veränderung gemeint, die im Erkenntnisprozess stattfindet. Ob es nun Parmenides Nichtsein ist, die Welt der Sinnesdinge, die nicht wahrhaftig ist, oder Spinozas Attribut als das an der Substanz, was der Verstand als zu ihrem Wesen gehörig erkennt. Diese philosophiegeschichtlichen Beispiele für die Denkstrukturen, die er in der Logik entwickelt, erwähnt er meist in Anmerkungen, die dem Text beiherspielen. Der Vorrang des Identischbleibenden gegenüber der Veränderung ist es, was Hegel als durchgängige Denkform der traditionellen Metaphysik ausmacht. Der Idealismus der Philosophie, so schreibt Hegel, besteht in nichts anderem als das Endliche nicht als ein wahrhaft Seiendes anzuerkennen. Jede Philosophie ist Idealismus. Seit der Antike ist das wahrhafte Seiende allerdings immer wieder anders bestimmt worden und alle möglichen Bestimmungen kommen bei Hegel auch vor. Das kann sich beim wahrhaften Seienden auch um Materielles sich handeln, etwa die Atome bei Epikur oder Demokrit. Diese sind Hegel zufolge ebenso unendlich, ewig, unveränderlich wie das Sein der Iliaden, das Werden des Heraklit oder die Substanz gegenüber den Akzidenzien. Auch das Apeiron des Anaxagoras kann als Beispiel für das Unendliche im Sinne des wahrhaft Unendlichen angeführt werden. Es ist ohne Bestimmtheit und Grenze. In der Entstehungsgeschichte des deutschen Idealismus, zu dem auch Fichte und Schelling neben Hegel gezählt werden, spielte die Aufnahme des Begriffs durch Platon in seiner Schrift Philebus eine Rolle. Die vier Seinsarten, Genera, die in dieser Schrift thematisiert werden, sind das Unbegrenzte, Apeiron, die Grenze, Peras, das Gemeinsame aus ihnen, das Koinon, und die Ursache, Aitia. Jedes Etwas enthält als ein Gemeinsames von Unendlichen und Endlichem, das heißt des Moments von Unbestimmten und eines des Sein für Anderes oder Bestimmung. Fixiere ich nun das wahrhafte Sein gegenüber dem der Veränderung Unterliegenden, nämlich das für sich, was es unabhängig von der Veränderung ist, so habe ich das Hegelsche Für-sich-Sein der Logik. Es stößt alles von sich ab, was aus der Beziehung auf anderes resultiert. Das hört sich bei Hegel dann so an. Indem sich durch die Veränderung die Beschaffenheit überhaupt aufhebt, hebt sich auch die Veränderung selbst auf. Das Sein ist hiermit in sich selbst zurückgegangen und schließt anderes von sich aus. Es ist für sich. Es ist eins, das sich nur auf sich bezieht und sich gegen das andere als repellierend verhält. Also repellieren, das ist ein Abstoß, nicht? Ein Zurückstoßen. Das Eins, die Leibnizsche Monade hat Hegel durchaus im Hinterkopf. Ihre Fensterlosigkeit, ihre Abschottung nach außen deutet er aber anders, indem er sich auf Kants Materietheorie bezieht. Da ist die Rede vom Verhältnis von Repulsion und Attraktion. Das Mechanische, also Druck und Stoß, spielen hier hinein. Die materiellen Dinge sind widerständig gegen Druck und Stoß und dergleichen. Sie halten Veränderung von außen von sich ab. Repulsion, Abstoßung. Nach dem Prinzip Actio-Reactio, wie wir es aus der klassischen Mechanik von Newton kennen, gibt es aber auch eine Gegenreaktion. Indem sich das Eins, das Für-sich-Seinende, abstößt vom anderen, von Veränderbarkeit, wird es in sich zusammengezogen. Repulsion und Attraktion ist auch das, was in der antagonistischen Gesellschaft stattfindet, die Kant ungesellige Geselligkeit nennt. Oder Hegel geistiges Tierreich. Marx das Verhältnis der Konkurrenz auf dem Markt. Wenn man die Herkunft des Wortes Konkurrenz reflektiert, das ursprünglich ein Zusammenlaufen, also concorrere, bedeutet, da verrät die Sprache schon, dass die Konkurrenten alle dasselbe wollen. Etwa den Gewinn einstecken. Oder bei einer Auseinandersetzung sind ja die Konkurrenten oder Streithähne und Hennen meist dicht beieinander. Auch in der Psychologie, insbesondere der Psychoanalyse, haben wir solche dialektischen Bestimmungen, etwa bei Abwehrmechanismen oder der Flucht. Man mag so viel fliehen wollen, wie man will, vor etwas. Man ist und bleibt von dem bestimmt, was oder wen man flieht. Nach Hegel ist, das kann man hieraus entnehmen, auch das Ausschließen einer Beziehung eine Beziehung. Hegel schreibt, diese Ausschließung ist zugleich eine Beziehung auf anderes und verhält sich also zugleich attrahierend. Keine Repulsion ohne Attraktion und umgekehrt. Attraktion ist ein Zusammenziehen, nicht? Das Gegenteil von der Repulsion. Oder mit der Repulsion des Eins sind unmittelbare viele Eins gesetzt, schreibt Hegel. Aber die vielen Eins sind nicht voneinander unterschieden. Eins ist, was das andere ist. Es ist ebenso ihre Aufhebung, die Attraktion gesetzt. Der absolute Unterschied fällt hier also mit der Identität zusammen. Die antagonistische Gesellschaft der Repulsion und Attraktion, die ungesellige Geselligkeit, scheint nur alle zu substanziellen Individuum zu machen. In Wahrheit steckt im Konkurrieren ein Prinzip, in dem ein Kollektivismus am Wirken ist, der den Anspruch hat, besonders individualistisch zu sein. Dem unheilbar gesunden Menschenverstand ist das natürlich zu hoch und gibt dann allenfalls zu, dass man ohne Dialektik dümmer denkt, aber es halt so sein müsse. Mit dem Eins, das viele Eins ausschließt, haben wir die abstrakteste Konzeption von Ganzen und Teilen vor unserem geistigen Auge. Schon Eins, ein Etwas, das seine Bestimmung abstößt, ist ja ein Ganzes. Und in der Philosophiegeschichte tritt bei Parmenides in der Formel des Hen Kai Pan, also das Eine und das Alles oder das Ein und Alles, in dem das Ganze und das Eine identisch gedacht wird, da tritt das Ganze bereits schon auf. Und damit ist auch das Problem gesetzt, das Eine mit seinem Gegenteil, die Vielen, zu vermitteln. Damit beginnt auch die Geschichte der Dialektik, die hier noch nicht thematisiert werden kann. Wir kamen in der ersten Sendung immer wieder auf den Unterschied zwischen materialistischer und idealistischer Dialektik zu sprechen. Bereits im ersten Abschnitt der Seinslogik, der Qualität, ist der Unterschied zu erkennen. Bei Adorno wird ausdrücklich gesagt, kein Sein ohne Seiendes. Das heißt, dass etwas, ein Endliches, ist denknotwendiges Substrat des Begriffs, des Denkprozesses. Für Hegel ist das Unbestimmte, Unendliche, dem Bestimmten, Begrenzten vorgeordnet. Wenn auch er die Abstraktion, die darin liegt, kritisiert und sich gegen einen abstrakten Ursprung wendet. Bevor wir noch einmal Adornos Musik zu Gehör bringen, zitiere ich noch die Keimzelle der adornischen Idealismuskritik. Aus der negativen Dialektik ist das eine leicht zu überlesende Fußnote. Hegel weigert sich in der ersten Anmerkung zur ersten Trias der Logik, mit dem Etwas anstatt mit dem Sein zu beginnen. Er präjudiziert damit das gesamte Werk, das den Primat des Subjekts dartun will, in dessen Sinn idealistisch. Schwerlich verliefe bei ihm die Dialektik anders, wenn er, wie es dem aristotelischen Grundzug des Werkes entspräche, vom abstrakten Etwas ausginge. Die Vorstellung eines solchen Etwas schlechthin mag mehr Toleranz gegenüber dem Nicht-Identischen bezeugen als die vom Sein, ist aber kaum weniger vermittelt. Auch beim Begriff des Etwas wäre nicht stehen zu bleiben. Seine Analysis müsste in der Richtung dessen, was er denkt, sich weiter bewegen, der aufs Nichtbegriffliche hin. Hegel indessen kann selbst die minimale Spur von Nicht-Identität im Ansatz der Logik nicht ertragen, an die das Wort Etwas mahnt. Du wolltest noch mal auf das Vorhergehende noch etwas eingehen, Michael. Ja, also in dem Zitat von Adorno wird ja gesagt, Hegel hätte der Sache nach, anstatt mit dem Reinsein, mit einem abstrakten Etwas beginnen müssen, die Logik. Und in deinen Ausführungen zuvor hattest du das im Grunde auch schon angedeutet, beziehungsweise Hegel in der entsprechenden Weise referiert. Du hattest gesagt, ich zitiere dich an dieser Stelle, selbst einen bestimmten Gedanken haben wir also nach Hegel, wenn das Denken als unbestimmtes Denken sich von sich selbst distanziert, sich von sich unterscheidet. An dieser Stelle fragt sich dann, wodurch es im Denken denn möglich ist, sich von sich selbst zu distanzieren. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob dies nicht dem geschuldet ist, dass das Denken immer schon auf etwas rekurrieren muss, dass sich das von dem Denken als Denken unterschieden ist. Und dies wäre dann, ohne es näher zu bestimmen, ein, wie Adorno sagt, abstraktes Etwas. Was bei Hegel ja dadurch eben herbeigeführt werden soll, ist der Übergang von diesen ersten abstrakten Bestimmungen hin zu einer weiteren Bestimmung, nämlich dem des Werdens. Und dieses Werden, das er dann bestimmt als diese haltungslose Unruhe, ist tatsächlich ja dem geschuldet, dass in ihm sozusagen diese beiden Momente, die zu ihm hinführen, enthalten und aufgehoben sind. Ja, Schelling hatte ja mal in Hinsicht auf die hegelische Logik von unendlichen Mangel an Sein gesprochen. Und diese haltungslose Unruhe ist ja etwas, was dadurch entsteht, man könnte es dann mit Bert Brecht sagen, nicht, dass da etwas fehlt. Dass wir also vom abstrakten Sein oder dem abstrakten Nichts in ihrer Identität fortgehen müssen, ist etwas, was durch einen Mangel sozusagen sollizitiert wird, würde Hegel selber ja sagen. Es muss etwas also ausgelöst werden, damit das Denken da fortschreiten kann. Also ist es selbst das logische Denken, das sich nur mit dem Denken beschäftigt, braucht also ein dem Denken nicht identisches, was es vorantreibt. Also etwas, das das Denken selbst, zumindest wenn man Hegel folgt, aber nicht wahrhaben möchte. Und aufgrund dessen beginnt er ja die Logik mit dem reinen Sein. Ja, das Merkwürdige ist ja, dass Hegel dort dann auch in diesen Seinskapiteln auch vom ontologischen Gottesbeweis dann spricht. Nicht? Also ein Gottesbeweis, der vom Begriff auf das Sein schließt. Nicht? Das ist etwas, was Adorno jetzt auch hoch gepriesen hat auf der anderen Seite als Anspruch. Nicht? Das als Anspruch des Denkens, mit dem, was es denkt, identisch zu werden. Die Frage ist aber, wie es das einlösen kann. Nicht? Bei Hegel soll es immer schon eingelöst sein, weil das Denken immer schon bei den Sachen ist. Bei Adorno ist es auch eine Frage einer Utopie, nicht einer Versöhnung von Subjekt und Objekt, wie er das manchmal nennt. Also ein gewissermaßen auch praktisches Desiderat. Ja, aber zunächst mal wäre das, so wie Hegel das denkt, ist es ja sozusagen die Hypostasierung des Denkens selbst, nämlich indem er dann quasi davon ausgeht, dass das Sein aus dem Denken zu deduzieren sei. Und weil das Sein aus dem Denken oder aus dem Begriff oder der absoluten Vernunft herzuleiten sei, es sozusagen die Welt a. immer schon vernünftig ist und b. das, was aus dem Begriff oder aus dem Denken deduziert wird, ja immer schon das Nichtige der Konsequenz nach ist, das kennzeichnet ja letztendlich den gesamten Idealismus, dass, weil das Sein oder das Seiende der Vergänglichkeit unterliegt, es nicht das Wahrhafte, Substanzielle ist, sondern letztendlich ja nur das Mittel, durch das der Begriff am Ende zu sich zurückkehrt. Also sich selbst sozusagen oder ein Bewusstsein von sich selbst erlangt. Also das Sein oder das Dasein letztlich nur Mittel zu einem Zweck ist. So könnte man das ja auch formulieren. Von Zweckbestimmung wird ja in der hegelischen Logik am Schluss dann die Rede sein. Nicht? Wenn von Idee die Rede ist. Nicht? Da haben wir also drei Stufen. Leben, dann erkennen und als letztes dann die Praxis. Nicht? Mhm. Das ist also bei Hegel in gewissem Sinne kommt das Wichtigste zuletzt. Nicht? Eben weil es das Konkrete ist, nicht das, was die meisten Bestimmungen hat, nicht die wir denken müssen. So gesehen ist das von der Sache her nicht unwichtig, nicht weil es am Schluss kommt, sondern weil es am Schluss kommt, weil es Resultat ist, nicht ist es das Höchste in einem gewissen Sinne. Nicht? Es ist ja ein Denker der Einheit von Theorie und Praxis. Aber auch in der Seinslogik, das hatte ich auch versucht, etwas zu betonen, kommt ja so etwas wie Bestimmung vor in dieser Doppeldeutigkeit, nicht? Auch Destination, also eine Zielbestimmung. Nicht ein Gegenstand kann auch etwas an sich haben, sozusagen ein Drängen, ein Gären, würde beispielsweise Ernst Bloch sagen, nicht? Das in ihm ist, nicht? Und auf seine Zielbestimmung verweist, nicht? Also dies haben wir dann auch schon auf der Ebene der Unmittelbarkeit des Daseins. Also das reflektiert Hegel also bereits schon vorher. Und alle Bestimmungen, die er in der Seinslogik hat, die kehren ja wieder in der Wesenslogik und dann noch einmal am Schluss in der Begriffslogik oder der Logik der Idee. Nicht? Er hat ja einmal den Begriff Urteil und Schluss, nicht? In der subjektiven Logik, dem letzten Teil der Logik. Und die Krönung ist dann ja dann dieses Subjekt-Objekt. Nicht? Mhm. Ich möchte aber an der Stelle vielleicht doch nochmal auf den Begriff des Werdens eingehen, beziehungsweise auf die Bestimmung des Werdens als eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensenkt. Mir ist in dem Zusammenhang dann, ich würde sagen, assoziativ gekommen, ob sich diese Bestimmung nicht auch auf die marxische Theorie übertragen ließe, in dem Sinne, dass das, was, womit wir ja gegenwärtig auch konfrontiert sind, ist ja sozusagen eine haltungslose Unruhe. In dem Sinne, dass wir als formell gleiche Subjekte vermeintlich, wie hieß es an einer Stelle, individualistisch sind, also wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder erstmals sozusagen in der Geschichte Individuum sein kann. Und ob diese haltungslose Unruhe der in universelle Konkurrenz zueinander stehenden Subjekte oder Individuen ihren Ruhepol findet darin, dass durch diese konkurrierenden Individuen hindurch sich das eine, nämlich die das Prinzip der Verwertung von Wert erhält. Oder wäre das zu weit ab von dieser Bestimmung, die Hegel gibt? Es ist nicht völlig ab, sofern ja auch diese Bestimmung in anderen Philosophien des 20. Jahrhunderts, nicht bei Jean-Paul Sartre oder so, ja auch vorkommen, nicht? Oder bei Bloch ist immer von dem Gären die Rede, nicht? Das wird natürlich jetzt konkreter wesenslogisch bestimmt. Mhm. Diese Bestimmungen sind ja in der Seinslogik im Grunde genommen auch schon angelegt. Wenn wir es näher interpretieren, dann haben wir dann auch eigentlich schon fast das Ganze der Wirklichkeit, nicht? Wenn nämlich von der realen Möglichkeit gesprochen wird, nicht? Die nach Hegel ja vorhanden sein muss, damit eine Sache in die Existenz treten kann. Mhm. Nicht, also wenn die Totalität der Bedingungen einer Sache vorhanden sind, nicht, dann tritt die Sache in Existenz. Das ist so eine Formulierung in der Logik. Das ist natürlich seinslogisch, also im Status der Unmittelbarkeit noch nicht so wirklich selbstbewusst reflektierbar. Mhm. Aber die Haltung, die in der Seinslogik vorliegt, kann man im gewissen Sinne das, dem Alltagsbewusstsein durchaus zuschreiben. Nicht, das Denken geht von einem zum anderen über, ohne jetzt schon den Grund zu haben, warum er legitimerweise jetzt diesen Übergang machen kann oder auch nicht, nicht? Wenn er jetzt Selbstkritik üben würde. Und dementsprechend kann man von Hegel für eine Positivismuskritik so einiges lernen, nicht? Auch diesen Alltagspositivismus, den wir ja haben müssen, nicht? Um zu überleben. Nicht, den kann man mit Hegel dann auflösen. Nicht, dies kehrt ja wieder in Kritiken wie die von Marx, nicht, wenn von Fetischismus die Rede ist. Nicht, der Warenfetischismus, Kapitalfetischismus und Zinsfetischismus, das sind ja alles verschiedene Bestimmungen des Fetischismus, wo eine Gegenständlichkeit, eine Unmittelbarkeit in ihrer Vermittlung aufgewiesen werden. Nicht, man könnte da im gewissen Sinne das Höhlengleichnis nicht, von Platon da bedenken. Das, das ist vielleicht sogar ein gutes Beispiel dafür, was jetzt ein Ganzes ist, nicht, im Gegensatz zu den Teilen, also einer verkürzten Perspektive, nicht? Das, also dieses berühmte Gleichnis beschreibt ja Menschen, die in der Höhle sitzen. Ihre Perspektive ist gefesselt, indem sie nämlich an der Wand gefesselt sind und ihren Kopf nicht bewegen können. Hinter ihrem Rücken geschieht so einiges. Irgendwelche Leute tragen Gegenstände und so. Dass ein Feuer in der Höhle scheint auf diese Leute und auf die Wand fallen dann Schatten. Und Platon sagt ja, diese Leute, die dort immer nur diese Schatten sehen, müssen natürlich die unmittelbare Wirklichkeit, das Schattenreich, für die vollständige Wirklichkeit halten. Sie müssen das in einem gewissen Sinne fetischisieren. Erst dann, wenn sie die Fesseln abstreifen, das Feuer sehen, gar noch aus der Höhle entweichen und dann die Sonne sehen, dann ändert sich da etwas dran, dass sie jetzt das Ganze erfahren können. Was natürlich, und das ist dann der Sinn der platonischen Pädagogik, nicht, erst damit verbunden ist, dass wenn man das Feuer sieht und die Sonne sieht, dass man ja, und da haben wir die Doppeldeutigkeit des Begriffs des Scheins, nicht, das Schein erstmal ist das Anscheinen einer Sache, auf der anderen Seite ist der Schein der Sonne nicht, auch etwas, was zunächst einmal, wenn man nicht geübt ist, blendet. Nicht? Man kann ja nicht direkt in grelles Licht hineingucken, ohne geblendet zu werden. Nicht? Oder in Feuer, da wird man gar vollständig blind dadurch. Nicht? Dadurch, dass man also zu hell gesehen hat. Nicht? Deswegen bedarf es ja auch der Negation, also des Schattens. Und dem Schatten entspricht ja bei Hegel jetzt die Welt der Erscheinungen, nicht? Die Welt des Scheinen, wobei die Welt des Scheins, das Scheinen des Wesens bedeutet. Nicht? Also dieser Schein ist dann das Scheinen des Wesens selber. Und wenn der Schein falsch ist, dann liegt das an einer falschen Deutung des Verhältnisses von Wesen und Erscheinung. Nicht, wenn man die Erscheinung für das Wirkliche hält, so wie die Menschen in der Höhle nur die Schatten sehen. Karl-Heinz Haack, der ja mal versucht hat, also den Fortschritt in der Philosophie von der Antike bis heute in seinen Grundlagen nachzuvollziehen, sprach ja davon, hinsichtlich des modernen Positivismus, nicht, diese Anschauung, die sich ja mehr oder weniger in unserer heutigen Welt durchgesetzt hat, dass wir wieder in einer Höhle sind, nur eine ohne Ausgang. Ich werde jetzt noch mal kurz ein bisschen Adorno zum Hören geben. FSK 93,0. Wir diskutieren hier über Dialektik. Wir hatten soeben vom Höhlengleichnis gesprochen und etwas aufgezeigt, dass die Perspektive des in der Höhle Sitzenden eine bornierte ist, eine beschränkte ist, die eingeschränkt ist durch die Fesseln der Erkenntnis. Und genau das ist es auch, was Hegel in der Phänomenologie des Geistes darlegt. Dort kommt ein berühmter Satz vor, auf den sich dann Adorno in einer bestimmten Art und Weise auch bezieht. Ja, ich zitiere Hegel. Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. So widersprechend es scheinen mag, dass das Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Überlegung diesen Schein von Widerspruch zurecht. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, wie es zuerst und unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur das Allgemeine. So wenig, wenn ich sage, alle Tiere, dies Wort für eine Zoologie gelten kann, ebenso fällt es auf, dass die Worte des Göttlichen, Absoluten, Ewigen und so weiter das nicht aussprechen, was darin enthalten ist. Und nur solche Worte drücken in der Tat die Anschauung als das Unmittelbare aus, was mehr ist als ein solches Wort, der Übergang auch nur zu einem Satze, enthält ein Anderswerden, das zurückgenommen werden muss, ist eine Vermittlung. Diese aber ist das, was perhorisziert wird, als ob dadurch, dass mehr aus ihr gemacht wird, denn nur dies, dass sie nichts Absolutes und im Absoluten gar nichts sei, die absolute Erkenntnis aufgegeben wäre. Dies Perhorisieren stammt aber in der Tat aus der Unbekanntschaft mit der Natur der Vermittlung und des absoluten Erkennens selbst. Denn die Vermittlung ist nichts anderes als die sich bewegende sich selbst Gleichheit, oder sie ist die Reflexion in sich selbst, das Moment des für sich seienden Ich, die reine Negativität oder, auf ihre reine Abstraktion herabgesetzt, das einfache Werden. Das Ich oder das Werden überhaupt, dieses Vermitteln ist, um seine Einfachheit willen, eben die werdende Unmittelbarkeit und das Unmittelbare selbst. Es ist daher ein Verkennen der Vernunft, wenn die Reflexion aus dem Wahren ausgeschlossen und nicht als positives Moment des Absoluten erfasst wird. Sie ist es, die das Wahre zum Resultate macht, aber diesen Gegensatz gegen sein Werden ebenso aufhebt, denn dies Werden ist ebenso einfach und daher von der Form des Wahren im Resultate sich als einfach zu zeigen nicht verschieden. Es ist vielmehr eben dies zurückgegangen sein in die Einfachheit. Ja, das war natürlich ein etwas längeres Zitat, gibt aber sehr gut den Kontext dieses berühmten Satzes, das Wahre ist das Ganze wieder. In ähnlicher Art und Weise hat Bert Brecht mal gesagt, das Wahre sei konkret. Nicht? In diesem Sinne ist ja das Ganze konkret. So eine vorläufige Bestimmung, was konkret ist, kann man vielleicht an einer ursprünglichen Wortbedeutung, ich komme, kressere heißt ja nicht zusammenwachsen, Und bei Hegel hat das Konkrete nicht nur die Bedeutung des sinnlich Konkreten, also der greifbaren Dinge, sondern es gibt auch das Gedankenkonkretum, und vor allen Dingen das meint Hegel. Dass es eine Mannigfaltigkeit von Bestimmungen ist. Und den Fortschritt des Denkens bezeichnet er in der Enzyklopädie, in der Logik am Anfang ja auch als ein Aufsteigen vom Abstrakten, also von einfachsten Bestimmungen, nicht, zum Konkreten, zu einer Einheit von mannigfaltigen Bestimmungen. Also, und da redet er dann auch immer von einem System, nicht? Also System hat die wörtliche Bedeutung ja auch etwas zusammenstellen. Nicht? Das hat so eine ähnliche Bedeutung wie Kreskere im Griechischen dann. Ich denke an dem, was, oder in dem, wie Hegel es hier am Anfang des Zitats formuliert, oder daraus resultiert dann auch seine Bestimmung in der Rechtsphilosophie, in den Grundlinien, dass er sagt, einerseits, das, was ist, ist vernünftig, und eine Forderung, wie sie etwa bei Kant sich noch findet, nämlich, dass die Menschheit erst noch vernünftig werden soll, indem die Moral zur Kultur gehören sollte. Das weist Hegel ja zurück. Er sagt, die Welt ist immer schon vernünftig, und genau dies ist Resultat von dem, dass im Anfang eigentlich schon das Ganze beschlossen liegt. Und dass das, was im Anfang beschlossen liegt, aber noch nicht wirkliches Subjekt ist, also sich noch erst von der Möglichkeit sozusagen zur Wirklichkeit übergehen muss. Wenn also für Hegel sozusagen die Welt immer schon, egal in welcher Form sie erschienen ist, Ausdruck der Vernunft ist, dann, so wurde ja auch schon gesagt, sind auch alle Opfer, die es in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit gab, legitimiert, gerechtfertigt. Im Sinne eines relativen Rechts. Also er redet ja nicht sozusagen überheblich über die Opfer eigentlich. Er sagt zwar immer, also die Zeiten des Glücks sind die leeren Blätter der Weltgeschichte. Genau das. Und das und redet also auch von der List der Vernunft. Die Individuen müssen leiden, die sind die eigentlich Engagierten. Und sie können sich auch, während sie sich durchaus in ihrem eigenen Sinne vernünftig verhalten, vollbringen sie eine allgemeinere Vernunft. Das ist also diese List der Vernunft, die sich sozusagen auch hinter dem Rücken der Individuen durchsetzt. Die List der Vernunft besteht sozusagen darin, dass alle oppositionellen Bewegungen im Verlauf der Zeit in dieses System integriert werden, und am Ende man sich dann fragt, was wollten die eigentlich einmal? Nun ist genau das Gegenteil von dem erreicht, womit sie ursprünglich angetreten sind. Das System als System hat sich erhalten, und die jeweilige Opposition, gleich zu welcher Zeit, muss im Nachhinein erkennen, oder rekursiv kann man dann vielleicht sagen, dass sie immer nur ein Mittel war, um dem, was sich erhält, erst die Möglichkeit zu verschaffen, sich zu erhalten. Und aus dieser Perspektive könnte man dann auch sagen, kommt dann vielleicht Adorno zu einem Satz, dass das Ganze das Unwahre ist. Hierbei muss man natürlich die Reihenfolge sehen. Nicht? Ich habe es auf einer Internetseite falsch gefunden. Nicht? nicht das Wahre ist das Ganze und da sagt jetzt nicht, das Wahre ist das Unganze oder so etwas, nicht? Er sagt aber auch nicht, also das, er sagt, das Ganze ist das Unwahre, nicht? Wenn man das jetzt in einem Schluss formulieren würde, nicht das Wahre ist das Unwahre, könnte man ja schließen, nicht? Und das ist ja auch gar nicht ganz falsch. Genau das ist bei Adorno ja auch gemeint. Er stellt sich ja den Anspruch, dass das Wahre das Ganze ist, nicht? Das Wahre beinhaltet ja so etwas wie ein heiles, also ein integrales, nicht? Wir sprechen heutzutage ja immer von Integration, nicht? Adorno von Integration sprach, war meistens gemeint, nicht die Integration ins System, und das war dann negativ konnotiert, nicht? Also, dass man sich da anpasst oder so etwas, nicht? Also das ist dann, heute spricht man von Integration in einem umgekehrten Sinne, das wird dann ganz positiv gesehen, nicht? Dass sich Ausländer in Deutschland integrieren sollen, nicht? Das hat dann unter Umständen gar nichts mit etwas Integralem, etwas Heilen zu tun, in jedem Fall, nicht? Das kann sein, dass das mit Zwang verbunden ist, der unangemessen ist, nicht? Es kann aber auch sein, dass die Integration bedeutet, dass man sich angemessen verhalten kann und auch sein Glücksbestreben verwirklichen kann, nicht? Das ist ja ziemlich zweideutig, nicht? Wenn man davon spricht. Und also, da kommt also diese alte Bedeutung von Adorno da auch gewissermaßen, schwingt da negativ zumindest mit, nicht? Also ich würde sagen, dass gegenwärtig mit dem Begriff der Integration meist verbunden ist die Anpassung oder die Einpassung in ein bestehendes, in sich quasi geschlossenes System. Oder anders, man kann das auch anders versuchen zu formulieren. Integration heißt ja, es gibt sozusagen eine Grenze zu überschreiten oder aufzuheben. Es gibt da etwas, was in sich geschlossen ist, worin etwas, das außerhalb dieses Geschlossenes integriert werden soll. Und nun ist die Frage, ob dieser Prozess der Integration so gestaltet wird, dass sich das ursprünglich Geschlossene verändert, dahingehend, dass dasjenige, das sich integriert oder das integriert werden soll, ein Stück seiner selbst bewahren kann, oder ob das, was integriert werden soll, sozusagen sich selbst preisgeben muss, um integriert zu sein. Ja, das ist ja das, was Hegel jetzt, wenn man ihn jetzt ernst nimmt, nicht? Das Wahre ist das Ganze, das ist ja mitgemeint, nicht? Wir werden sicherlich noch mal drauf kommen, wenn dann vom Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen bei Hegel in der Begriffslogik die Rede sein wird. Er hat ja einen Begriff von konkreter Allgemeinheit. Der Begriff der konkreten Allgemeinheit im Unterschied zur abstrakten Allgemeinheit, die nur ein Merkmal sozusagen einer Sache nimmt, nicht, um es zu subsumieren, nicht, also beispielsweise Säugetiere, nicht, die werden jetzt durch ihre Saugeapparate, nicht, definiert, nicht, dass sie also Säuger sind. Aber sie sind natürlich auch daneben, dass sie das sind, natürlich auch noch viel anderes, nicht? Es wird also etwas wegisoliert, wegabstrahiert. Und das konkrete Allgemeine bei Hegel bedeutet ja mehr. Das Allgemeine soll ja Ausdruck des Besonderen sein. Das heißt, die Freiheit des Individuums soll im Gemeinwesen zum Ausdruck kommen. Es soll nicht abgetötet werden, es soll nicht eliminiert werden, nicht? Also Hegel ist da kein totalitärer Denker. Und das steckt natürlich in diesem ganzen Hegels und erst recht beim Begriff der Totalität bei Adorno, den er ja auch verwendet, nicht, steckt da drin. Nicht, nicht Totalität ist nicht totalitär. Nicht? Einer, der Totalität denkt, denkt nicht totalitär. Totalitär denkt derjenige, der ein Ganzes, das in Wahrheit gar kein Ganzes ist, sondern partikulären Charakter hat, Verallgemeinheit. Das ist sozusagen eine Art von Totalisierung, nicht? Eine Totalisierung, die das Partikuläre wegrationalisiert, nicht? Und sich weglügt, sogar könnte man sagen. Nicht? Dementsprechend wäre es auch Unfug, also Hegel als totalitären Denker zu halten. Hm. Oder Marx oder Adorno, dem man sowas ja auch manchmal also vorgeworfen hat. Nicht? Nee, also ich denke in keinem Fall, dass Hegel ein Denker des Totalitarismus gewesen ist. Und einfach auch aus aufgrund dessen, was er hier in diesem ersten Satz schon gesagt hat. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Und wenn das Ganze, da könnte man nun sagen, die Totalität aller Bestimmungen dieser Welt, letztendlich Ausdruck sein soll oder sein können soll für die sich in der Weltgeschichte sukzessiv realisierende Vernunft, und Hegel ja durchaus die Geschichte vor Augen hat und auch seine Zeit vor Augen hat, erkennen muss aber, dass vieles, was sich in der Geschichte ereignet hat und was sich realiter zu seiner Zeit ereignet, nicht in Einklang zu bringen ist mit der Vernunft. Die ist dann dadurch rechtfertigt, dass er sagt, aber gleichwohl durch das ist alles das, was geschieht im Verlauf der Geschichte und auch in der Gegenwart, Ausdruck dessen, wie sich die Vernunft am Ende des Prozesses in der Welt realisiert, dann ist das kein Totalitarismus, aber es hat einen Zug, der, und das steckt sozusagen in diesem absoluten Idealismus eben im Keim schon dran, sich gegenüber der realen Welt, gegenüber den realen Menschen nicht abwertend verhält, sondern, wie soll ich sagen, ja, gleichgültig vielleicht sogar. Ich glaube, selbst Hegel hat auch sich selbst so begriffen, dass er, dass seine Funktion in der Weltgeschichte nur darin besteht, zum Ausdruck zu bringen, dass durch diesen Verlauf der Geschichte, und davon ist ja auch nur ein Moment, sich Vernunft in der Welt realisiert. In der Rechtsphilosophie, in dem Kapitel über die bürgerliche Gesellschaft, beschreibt er Verhältnisse, die mit der Vernunft nicht in Einklang zu bringen sind. Und daraus resultiert am Ende dann ein System, von dem ich zumindest sagen würde, dass es kein System ist, wie es dann eventuell Marx vorgeschwebt hat in seinen Formulierungen, dass sich auf das Reich der Notwendigkeit, das Reich der Freiheit aufbaut und jeder sozusagen die Möglichkeit auch haben können soll, all diese Fähigkeiten und Neigungen, die in ihm stecken, in seinem Leben entfalten zu können. Also ich glaube, das Ziel hat Hegel nicht gehabt. Es scheint trotzdem auch manchmal durch, nicht? Wenn er Platon in der Geschichte der Philosophie behandelt, nicht? Bemängelt er an Platon, da fehlt etwas. Es fehlt das Recht der subjektiven Freiheit. Mhm. Freiheit ist ja bei den Idealisten immer hoch angesehen. Nicht? Das Glück merkwürdigerweise dann nicht so sehr. Nicht? Mhm. Also auch bei Kant ist es ja noch so, dass das höchste Gut, nicht, das ist dann Glückseligkeit in Würde. Nicht? Da muss dann die Moralität dann auch nochmal dabei sein. Nicht? Sonst ist es nicht das höchste Gut. Nicht? Mhm. Das hängt damit zusammen, dass die Glückseligkeit ja in irgendeiner Form verallgemeinbar sein soll. Nicht? Ein Gemeinwesen mit einer freien Assoziation der Individuen, nicht? Es muss ein Allgemeines sein, in dem die Individuen sich wohl aufgehoben sehen können. Diesen Anspruch hat Hegel schon. Aber es ist immer wieder so, dass das Individuum und auch die Kategorie der Möglichkeit, nicht, bekommt da immer, wie sich da in einem Interview, wo Bloch und Adorno sich unterhielten, nicht, waren sie sich sehr einig darüber, dass die Kategorie der Möglichkeit bei den Idealisten immer einen auf den Hut bekommt. Nicht? Die Wirklichkeit ist wichtiger als die reale Möglichkeit, nicht, die ja auch noch etwas mehr zum Ausdruck bringt, als was bloß ist. Nicht? Es geht zu Hegel zwar auch nicht um die schnöde Existenz, nicht? Das ist für ihn noch keine Wirklichkeit. Nicht? Wirklichkeit ist für ihn ja auch ein normativer Begriff, also ein gleichzeitig normativer Begriff. Er schert da ja aus dieser sein sollen Dualität, nicht, wie sie bei Kant vorliegt, das weil er kritisiert sollen nicht als deontisch, nicht, also nicht als Pflicht auffasst, sondern als ontisch auffasst, nicht. Das kennen wir bei technischen Geräten wie ein Thermostat, nicht, da stellt man einen Sollwert ein, nicht. Und wenn dann die Wirklichkeit diesem Sollwert entspricht, nicht, dann schaltet sich dieses Gerät dann wieder aus. In diesem Sinne, das wäre auch ein Beispiel für ein ontisches Sollen, nicht? Das sozusagen beschreibbar ist und was nicht irgendwie nur im Kopf für jenseits ist als Pflicht. Nicht? Und dementsprechend ist es bei Hegel so, dass das Sollen dann auch nicht so hoch angesehen ist, nicht? Die Wirklichkeit ist etwas, was Sein und Sollen in sich schließt. Nicht? Ein Sein, das seinem Sollen entspricht. Nicht? Ja, also ich finde, da ist Kant aber radikaler als Hegel. Denn Kant mit seiner ungeselligen Geselligkeit hat ja zum Ausdruck gebracht, also mit seiner Formulierung der ungeselligen Geselligkeit hat ja zum Ausdruck gebracht, dass die Welt noch nicht vernünftig ist, sondern dass sie, und da spielt bei ihm die Moral eine zentrale Rolle, dass sie erst vernünftig werden soll. Und dieses, dass sie vernünftig werden soll, hat Hegel explizit kritisiert. Ja, als ein bloßes Sollen, bloße Abstraktion, die der Wirklichkeit äußerlich ist. Nicht? Hegel schwebt vorher einen Ausgleich zwischen Sein und Sollen. Also gewissermaßen ist er bereits schon Moralkritiker. Ja. Nicht? In ähnlicher Art und Weise ist es Adorno ja auch, nicht? Oder Nietzsche, weil dort auch gesehen wird, dass die Moral eine repressive Funktion hat, auch gleichzeitig. Nicht? Mit Moral, aber dann sicherlich nicht in dem Sinne von Kant, das muss man dann aber auch noch auch sehen, Die Moral wird von Hegel, Nietzsche, von Adorno dann etwas anders aufgefasst, nicht, als bei Kant. Nicht? Bei Kant geht es ja tatsächlich um Freiheit. Richtig. Es ist zwar immer von Pflicht die Rede und von Gesetz, nicht? Und dem man sich unterordnen muss und solche Sachen, das kommt da alles drin vor. Nicht? Dieses Moment hat Adorno ja auch immer wieder kritisiert. Es scheint also, im Lichte von Hegel, Adorno, an der Moral auch ein falsches Moment drin zu stecken. Nicht? Ein repressives Moment, das aber allerdings auch dem geschuldet ist, nicht, dass es ein reines Sollen ist, das sich mit den hypothetischen Imperativen sozusagen noch nicht vermitteln kann. Nicht? Deswegen kann die Moral auch ohnmächtig sein. Und Kant spricht ja selber davon, nicht, dass die Moral auch dann noch triftig wäre, nicht, wenn keiner sich danach verhalten könnte, nicht, weil die Verhältnisse so schlecht sind. Nicht? Und Hegel ging es darum, dass Moralspiel ist bei ihm ja auch ein Kapitel, das nicht unwichtig ist. Nicht? In der Rechtsphilosophie, da ist der erste Kapitel, handelt einfach vom formellen Recht, nicht? Von Rechtsbeziehungen, Verträgen, Eigentum, Besitz und so etwas. Und dann kommt ja das Recht der subjektiven Freiheit, also da kommt das Moralkapitel, nicht? Vor der bürgerlichen Gesellschaft noch. Nicht? Hm. Rechtsverhältnisse würden gar nicht funktionieren, wenn die Leute sozusagen das nicht verinnerlicht hätten, sich so zu verhalten. Nicht? Also Rechtsverhältnisse sind ja bei Kant auch definiert als die Vereinbarkeit der Freiheit der Individuen zueinander. Nicht? So ist das ja gedacht. Und durch die gesellschaftlichen Verhältnisse ist das aber verunmöglicht. Nicht? Und sozusagen ein Sollen, das sich nicht realisieren kann, nicht? Das ist für Hegel natürlich etwas, was verhindert, dass ein Ganzes dann entstehen kann, nicht? Eine konkrete Allgemeinheit. Und deswegen wollte er da nicht so viel von wissen. Er wollte also kein utopischer Denker im Sinne einer utopischer Vorstellung sein, so von Bildern, nicht wie die Welt zu sein hätte, die man dann der Welt entgegenhält. Das wollte er nie. Adorno übrigens lobt das ja an Hegel und auch an Marx, nicht? Dass die eine bilderlose Utopie haben letztendlich. Nicht? Aber auch bei Kant gab es ja in dem Sinne keine Utopie. Kant hat ja auch kein Utopia geschrieben, sondern er hat im Grunde ja nur darauf insistiert, dass das Subjekt einen Gebrauch macht von seiner Vernunft. Dass das Subjekt als Subjekt, als mündiges Subjekt autonom handeln kann. Und wenn das Subjekt von seiner Vernunft einen Gebrauch macht, dass es dann in diesem Moment in sich ein Gesetz vorfindet, das als Prinzip der Moral benannt werden kann. Und er fordert nichts anderes, als dass die Subjekte sich darauf verständigen, wie dieses formale Gesetz, das sie qua ihrer eigenen Vernunft erkennen, inhaltlich zu bestimmen wäre, damit so etwas wie das, was Marx dann einen Verein freier Menschen genannt hat, entstehen könnte. Und das ist auch nach Kants Verständnis in keinster Weise als das Ausmalen einer Utopie zu verstehen, sondern nur das Einklagen dessen, dass die Menschen unter den Verhältnissen seiner Zeit eigentlich noch nicht als Menschen im wahrsten Sinne des Wortes haben leben können, nämlich noch nicht als Wesen, die tatsächlich Gebrauch machen von ihrer Vernunft und dann auch moralisch handeln. Also das würde ich mal gegen Hegel stark machen. Und würde auch nur rein assoziativ daran anschließen, man könnte sozusagen meinen, dass Kant an der Stelle quasi revolutionär war, also gefordert hat, dass die Verhältnisse so gestaltet werden. Man muss auch Kant sehen vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Hegel auch. Mit etwas mehr Abstand. Kant eher in dem Punkt revolutionär war und Hegel vielleicht der Reformer. Bei Hegel ist es ja so, dass man kann das sehen an den Auseinanderfallen der Hegelschen Schulen, nicht? Der Links-Hegelianer oder Jung-Hegelianer und der Rechts-Hegelianer, also der Systemdenker. Nicht? Das, was bei Hegel noch eins ist, nicht auseinanderfällt. Nicht? Wenn es heißt, was vernünftig ist, ist wirklich, und was wirklich ist, ist vernünftig, nicht? Bei Hegel noch eine Einheit, nuancieren die Jung-Hegelianer dann, also was vernünftig ist, das wird wirklich, eine Formulierung, die es auch bei Hegel gibt, nicht? Und die interpretieren, dass das soll wirklich werden. Sie interpretieren das also im gewissen Sinne mit diesem utopischen Überschuss bei Kant. Nicht? Mhm. Also die Geschichtsphilosophie Kants, nicht? Der ewige Frieden und diese Sachen sind ja auch bekannt. Oder die Religionsschrift, nicht? Über die sich Heinrich Heine dann ja lustig gemacht hat. Nicht? Also das muss man bringen. Also er hat also den gesamten Himmel tranchiert, nicht? Der Kant, in seiner theoretischen Philosophie. Ja. Nicht? Also die Gottesbeweise abgeräumt. Nicht? Ja, also Gott ist nicht beweisbar, liegt unbewiesen in seinem Blute, schreibt Heine da. Das ist natürlich eine radikale Sache, aber er sagt dann ja, aber in der praktischen Philosophie hat er dann für den Diener Lampe dann noch die Religion dann wieder eingeführt. Allerdings dann eine, die sich aus der Moralphilosophie dann herleitet. Nicht? Eine Religion ist nur dann zu akzeptieren, wenn sie die Leute nicht knechtet, nicht? Also keine After-Theologie ist, sondern der Freiheit beiherspringt. Nicht? Dies haben dann die Lehrer Hegels, Schellings im Tübinger Stift dann doch nochmal ins Repressive gewandt, nicht? Die kantische Postulatenlehre. Und darüber haben sich dann Schelling und Hegel natürlich furchtbar aufgeregt. Nicht? Der ganze Briefwechsel ist davon bestimmt, nicht? Wie furchtbar diese Leute dort sind. Nicht? Dass sie da aus der Theologie da ein Repressionsinstrument machen. Nicht? Also diese Freiheitsimpulse sind bei Schelling und Hegel genauso wie bei Kant, auf den sie sich ja ständig berufen, nicht? Muss man auch sehen, die sind da immer noch vorhanden. Nicht? Und Hegel lebte in einer Zeit, wo er sich ja tatsächlich bei der Obrigkeit da anpassen musste in seinen Worten. Nicht? Von der Sache her hat er sich nicht so sehr angepasst, wie man das bei manchen Formulierungen denken könnte. Nicht? So, jetzt haben wir aber noch einen kurzen Einschnitt, sodass ich noch etwas Musik mache von Adorno. Ja, ich. Ja, wir müssen noch mal zu Adorno jetzt noch einmal kommen. Wir haben ja erstmal das Wahre ist das Ganze reflektiert und Adornos Satz, das Ganze ist das Unwahre, das also eine Kritik an einem partikulären Ganzen ist, sozusagen ein nicht wirkliches Ganzes, nicht? Und deswegen kritikwürdig ist. Es gab in der bundesdeutschen Geschichte ja mal einen Soziologenkongress, nicht, der in die Geschichte eingegangen ist, nicht, als der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Nicht, und da hat Adorno damals eine Einleitung geschrieben, in der er den Begriff der Totalität als eines der Begriffe einführt, die seine Soziologie, natürlich auch seine Philosophie, die hatten es nicht so mit der Branchenaufteilung, auszeichnet gegenüber allen anderen Soziologen und Theorien. Und ich bitte dich mal, den Ja. Satz Ja, wir sind ja einzulesen. auf ganz andere Gebiete noch gekommen und wollen jetzt damit zurückkommen. Adorno schreibt also im Positivismusstreit der deutschen Soziologie: Der Begriff großer Philosophie, der Begriff großer Philosophie, den jener, der Positivismus, für überholt erachtet, verdankt sich keinen vorgeblich ästhetischen Qualitäten von Denkleistung, sondern einem Erfahrungsgehalt, der ihm um seine Transzendenz zum einzelmenschlichen Bewusstsein willen, zu seiner Hypostasis als Absolutes verlockte. Zu legitimieren vermag sich Dialektik durch Rückübersetzung jenes Gehalts in die Erfahrung, aus der er entsprang. Das ist aber die von der Vermitteltheit alles Einzelnen durch die objektive gesellschaftliche Totalität. Sie war in der traditionellen Dialektik auf den Kopf gestellt mit der These, die vorgängige Objektivität, das Objekt selbst, als Totalität verstanden, sei Subjekt. Albert hat beanstandet, der Tübinger Chorreferent lasse es bei bloßen Andeutungen über Totalität sein Bewenden haben. Nun ist es fast tautologisch, dass auf den Begriff der Totalität nicht in gleicher Weise mit dem Finger zu deuten ist, wie auf jene Facts, von denen er als Begriff sich abhebt. Adorno zitiert einen eigenen Artikel über den Begriff der Gesellschaft. Zum ersten, noch allzu abstrakten Annäherung sei an die Abhängigkeit aller Einzelnen von der Totalität erinnert, die sie bilden. In dieser sind auch alle von allen abhängig. Das Ganze erhält sich nur vermöge der Einheit der von seinen Mitgliedern erfüllten Funktionen. Generell muss jeder Einzelne, um sein Leben zu fristen, eine Funktion auf sich nehmen und wird gelehrt, zu danken, solange er eine hat. Dass Gesellschaft nicht als Faktum sich festnageln lässt, nennt eigentlich nur den Tatbestand der Vermittlung. Dass die Fakten nicht jenes Letzte und Undurchdringliche sind, als welches die vorherrschende Soziologie nach dem Muster der sinnlichen Daten der älteren Erkenntnistheorie sie betrachtet. In ihnen erscheint etwas, was sie nicht selbst sind. Nicht die geringfügigste der Differenzen von positivistischer und dialektischer Konzeption ist, dass der Positivismus nach der Schlick'schen Maxime nur Erscheinung gelten lassen möchte, während Dialektik den Unterschied von Wesen und Erscheinung nicht sich ausreden lässt. Es ist seinerseits gesellschaftliches Gesetz, dass entscheidende Strukturen des sozialen Prozesses wie die der Ungleichheit, der vermeintlichen Äquivalente, die getauscht werden, ohne Eingriff der Theorie nicht offenbar werden können. Dem Verdacht dessen, was Nietzsche hinterweltlerisch nannte, begegnet dialektisches Denken damit, dass das verborgene Wesen das Unwesen sei. Ja, da haben wir dann auch sozusagen die Mehrdeutigkeit im Begriff des Ganzen, nicht? Das Ganze als Wesen oder das Ganze als Unwesen. Das ist natürlich äußerst interessant, nicht? Auch in Bezug auf Hegel. Nicht? Er verwendet hier durchaus hegelische Begriffe. Nicht? Der Begriff der Vermittlung, nicht? Die Wesenslogik ist ja die Sphäre der Vermittlung, nicht? Wo so Dinge vorkommen, nicht? Wie Schein, Reflexion, dann die Reflexionsbestimmung, Identität, nicht? Absoluter Unterschied, Verschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch, dann Grund, nicht? Das ist die reale Vermittlung, nicht? Und dann als das, was vorher noch Seiendes war in der Seinslogik, nicht? Das taucht ja in der Wesenslogik wieder auf, nicht? Als Existenz bzw. als Erscheinung, nicht? Also als vermitteltes Dasein und vermitteltes für sich sein und so weiter. Nicht? Und in diesem Kontext kommen dann ja auch die Dinge vor, wie das Gesetz der Erscheinung, erscheinende und an sich seiende Welt und diese Dinge. Auf die müssen wir natürlich das nächste Mal dann auch wieder zurückkommen. Nicht? Also heute werden wir das nicht vollständig da durchkriegen. Wir wollen das ja auch nicht, weil wir uns das vorgenommen haben, dann so einfach durchpeitschen. Nein, also ich glaube, diese detaillierten Analysen einzelner Bestimmungen aus der Hegelschen Logik, das muss man wirklich separat machen. Ich glaube, wir sollten jetzt nochmal versuchen, auf Adorno hier einzugehen. Und sicher hast du recht, als du sagtest, dass Adorno hier ganz zentral letztendlich Kategorien der Hegel oder in Anlehnung an Kategorien der Hegelschen Logik, die den Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit, insbesondere die Soziologie, kritisiert. Und er gibt damit implizit ja eine Vorstellung von dem, was er unter dem Begriff des Ganzen versteht. Es ist die Vermitteltheit alles Einzelnen durch die objektive gesellschaftliche Totalität. Ja, da müssen wir dann mal Unterscheidungen treffen, nicht? Wenn vom Ganzen die Rede ist oder von Totalität die Rede ist, nicht? In welchem Sinne wird der Begriff verwendet, nicht? Man hat sich so angewöhnt, also schon seit späten Mittelalter, nicht, zwischen Begriffsumfang und Begriffsinhalt zu unterscheiden. Mhm. Nicht? Im 20. Jahrhundert hat man es dann Extension des Begriffs und Intention des Begriffs genannt. Nicht? Ein Totalitätsbegriff, der extensional wäre, nicht, also von der Extension des Begriffs der Totalität aus ginge, der wäre das, was man übrigens Hegel und Adorno vorwerfen würde, die würden da so allumfassend argumentieren, das wäre das, also ein Begriff von Ganzen, was dann alle Einzelheiten sozusagen auflisten müsste, nicht alles umfassend Aussagen über jedes Einzelne machen würde, das wäre natürlich verrückt, nicht, wenn man so einen Anspruch hätte. Den Anspruch hat Hegel natürlich auch nicht, nicht, obwohl man ihm das immer wieder vorgeworfen hat. Es ist also ein intentionaler Begriff von Totalität. Und da gibt es dann wiederum auch verschiedene Möglichkeiten von intentionalen Begriffen der Totalität. Hier haben wir etwas, was in eins der nächsten Sendungen dann ja auch noch kommen muss, nicht? Der Begriff der Realabstraktion und so etwas. Nicht? Ein Ganzes, das gleichermaßen von Besonderen abstrahiert. Nicht? Das ist also, da haben wir einen ganz anderen Begriffsinhalt. Nicht? Die, wie man das früher nannte, Logik des Kapitals oder der Verwertungsprozess des Wertes, nicht? Ist ja etwas, was nicht in das Bereich der Fakten, des unmittelbaren Seienden gehört. Mhm. Im Gegenteil, es hat den Charakter des Allgemeinen. Ein Allgemeines, das vom Besonderen gerade abstrahiert, nicht? Mhm. Und nicht alles Besondere jetzt darunter fasst. Nicht? Das ist aber etwas, was sich jetzt nicht in so einem wahnwitzigen dialektischen Kopf da abspielt, dieser Abstraktion, sondern das ist das, was in der Gesellschaft selbst passiert. Nicht? Da abstrahieren die Individuen von ihrer Individualität, wenn sie Waren austauschen, wenn sie in den Arbeitsprozess eingehen und so weiter. Und das macht den Unterschied aus zu einem so umfassenden Begriff von Ganzen, den man natürlich, da alles hängt mit allem zusammen, das hat dann der Albert damals da angeführt, nicht als Gegenargument. Nicht? Das ist natürlich Blödsinn. Nicht? Und dann gibt es natürlich auch noch andere Vorstellungen, die heute so üblich sind, nicht? Wenn dann von Ganzheitlichkeit die Rede ist. Nicht? Das ist etwas, was Adorno in seiner Vorlesung über Dialektik mittlerweile ja auch veröffentlicht worden ist, also auch kritisiert. Nicht? Er kannte schon die Gestaltpsychologie, nicht? Die von so Ganzheiten ausgeht, aber die genauso unmittelbar sind letztendlich wie Hegels unmittelbares, reines Sein. Nicht? Da ist gar keine Bestimmtheit drin. Und wenn man dann danach fragt, was dieses Ganze denn dann wirklich sein soll und wie sich das vermittelt mit den Besonderen und Einzelnen, dann kommt in der Regel dann, außer esoterisches Geschwafel meistens, nichts dabei heraus. Nicht? Da drückt man sich da herum um die Vermittlungen, die ja notwendig sind. Nicht? Und diese Vermittlungen sind ja, sind ja das, was Adorno immer wieder in seinen Schriften überall aufzuweisen versucht. Nicht? Er versucht immer, wie sich das falsche Allgemeine, nicht? Wie das falsche Ganze sich an den Individuen manifestiert, nicht? An ihrem Leiden. Nicht? Auch die, seine ganze ästhetische Theorie hat ja die Funktion, Leiden beredt werden zu lassen. Nicht? Also, und in der negativen Dialektik schreibt er, Leiden beredt werden zu lassen, ist eine Bedingung für Wahrheit. Nicht? Mhm. Also da wird das Besondere, das Einzelne sehr betont. Nicht? Aber gleichermaßen wird aber nicht auf einen Begriff von Totalität verzichtet. Nicht? Sonst wäre das auch nur... da könnte man dann Aphorismen schreiben, wie sie Adornos niemals geschrieben hat. Nicht? Die Minima Moralia zeigen immer das Allgemeine am Besonderen auf. Nicht? Wie es dort sich niederschlägt, in den Leiden. Nicht? Oder auch in der Anpassung, der man selbst da noch unterliegt, wenn man die Verhältnisse durchschaut hat. Nicht? Das sind ja schöne Aphorismen, die wir in eins der Sendungen sicherlich noch zitieren werden. Nicht? Wir sind ja noch sozusagen beim zweiten Schritt. Wir haben beim Anfang angefangen. Nicht? Und jetzt sind wir gerade dabei, zu thematisieren, worauf es hinaus soll. Nicht? Und dann muss natürlich das kommen, wie das eine mit dem anderen dann zusammenhängt. Nicht? Ich möchte trotzdem noch mal auf den Begriff ganz kurz der Totalität zurückkommen. Adorno spricht ja von der objektiven gesellschaftlichen Totalität, und da hast du ja schon recht hingewiesen, da wäre dann genauer zu bestimmen, was hier unter objektive gesellschaftliche Totalität zu verstehen sei. Es sind nicht die realen Dinge, nicht die Mannigfaltigkeit alles Gegebenen, sondern diese objektive gesellschaftliche Totalität ist bei der unten ja nochmal beschrieben, wo es dann heißt, zuerst noch also abstrakten Annäherung sei an der Abhängigkeit aller Einzelnen von der Totalität erinnert, die sie bilden. In dieser Totalität sind auch alle von allen abhängig. Das Ganze erhält sich nur vermöge der Einheit der von seinen Mitgliedern erfüllten Funktion. Und Adorno spricht hier nicht von den Individuen, die sich irgendwie verwirklichen wollen oder sonst was, sondern er rekurriert darauf, dass die Subjekte in dieser Gesellschaft jedem einzelnen Subjekt in dieser Existenz eine bestimmte Funktion quasi zugewiesen ist, durch welche Bedingungen auch immer, und gleich in welcher Position das Subjekt ist, es mit dem, dass es eine Funktion erfüllt, ein Ganzes erhält, von dem er dann sagt, dieses Ganze ist das Unwahre. Und an der Stelle wäre dann auch nochmal zu fragen, was meint hier das Unwahre? Man könnte ja ketzerisch sagen, ganz einfach, das Ganze ist das Ganze und mit dem, dass es das Ganze ist, ist es das Wahre. Ja, das wäre dann eine Tautologie. Aber wie, die Frage ist eben, wie kommt man dazu zu sagen, das sei das Unwahre? Und ich denke, das hängt aufs Engste zusammen mit dem, was er unter der Bestimmung objektive gesellschaftliche Totalität versteht. Das ist genau das. Nicht? Er hat einen Gesellschaftsbegriff, der gegenüber den Bekannten zur damaligen Zeit, wo es ja auch schon eine Theorie funktioneller Ausdifferenzierung gab. Nicht? Niklas Luhmann beispielsweise hat da eine ganze Theorie darauf aufgebaut, auf einen Gesellschaftsbegriff, nicht, der von Ausdifferenzierung ausgeht. Dieses Moment der Ausdifferenzierung, das ist bei Adorno genauso vorhanden. Und da kann er mit so einer Systemtheorie durchaus, allerdings negativ kritisch, mitgehen. Auf der anderen Seite hat er dann aber auch Gesellschaft als einen Vermittlungsbegriff begriffen. Nicht? Die Gesellschaft, die Totalität, das Ganze als ein abstrakt Ganzes, nicht? Das Besondere nicht vollständig zum Ausdruck bringt, sondern nur partikulär. Nicht? Das ist auch eine Form von Vermittlung, die eine falsche Vermittlung ist. Nicht? Er spricht ja sogar von einer Ontologie des Falschen in der negativen Dialektik. Nicht? Und das haben dann einige Kritiker Adornos ihm dann übergenommen. Nicht? So könne man heute nicht mehr reden. Nicht? Aber das hängt damit zusammen, dass er einen anderen Begriff von Begriff hat als diese Kritiker. Nicht? Ja. Darauf werden wir ja auch noch kommen. Nicht? Also Begriffe, die sich im Universalienstreit ergeben haben, nicht? Der Realismus und Nominalismus, das diskutiert Adorno ja ausführlich. Und er diskutiert es auch hinsichtlich der Gesellschaftstheorie. Nicht? Er sagt ja, dass es so etwas wie ein begriffliches Moment in der objektiven Wirklichkeit gibt. Und darum geht es ja hier, wenn von Totalität die Rede ist. Das ist ja ein begriffliches Moment, also eine Nötigung zur Abstraktion in der Wirklichkeit. Nicht, nicht einfach durch den Theoretiker, sondern etwas, was sich in der Wirklichkeit abspielt und was ja auch rechtens ist zu sagen, weil es handelt sich ja um eine Wirklichkeit, wo Menschen aktiv sind, nicht, die zweckgerichtet handeln. Das ist dann, und das muss natürlich dann auch dem Theoretiker, der das begreift, klar werden. Nicht? Sonst kann er nicht ein angemessenes Selbstbewusstsein der Gesellschaft erlangen, nicht? Wie das ja auch Niklas Luhmann durchaus beansprucht, nicht? Seine großen Theorie. Du wolltest jetzt noch... Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Nicht ohne noch einmal also Adorno zu hören, der ja als Komponist noch nicht hinreichend bekannt ist, obwohl er schon überall, sogar in Tokio, aufgeführt worden ist. Nicht? Diese Aufnahmen stammen übrigens aus Frankfurt. Ich war selbst bei diesem Konzert anwesend. Deswegen höre ich das immer so gerne. Ja, FSK 93. Sie hörten die Sendung aus Keins wird eins. Und wir hören uns, wenn Sie Spaß dran gehabt haben, nächsten Monat wieder.